Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 19. November 98. Du hast lange nichts von mir gesehen, weil ich immer auf einige müßige Stunden hoffte, um dir etwas über den Almanach schreiben zu können. Hier ist ein kleiner Anfang. In Possels Zeitung habe ich die Anzeige zum Prolog gelesen. Der Kapuziner ist dir sehr gelungen, deucht mich. Schicke mir ja den Prolog bald. Goethes Propyläen haben mir Freude gemacht, besonders ist die Einleitung trefflich geschrieben, und in dem Aufsatz über Laokoon ist gerade die Klarheit, die ich so sehr in den meisten Kunstbemerkungen vermisse. Hörst du nichts von Humboldt? Mir hat er lange nicht geschrieben. Du wolltest mir seinen Aufsatz über Hermann und Dorothea schicken. Lebe wohl, nächstens mehr. Dein Körner. Mein Titel ist noch der vorige.